Drittes Kapitel: Mücken und andere Naturkatastrophen. Wie vernünftig ist Angst? Politische Ängste. Die Angst vor der Schlange zeigt uns, da ist eine Gefahr. Die Angst bewertet eine Situation also, indem sie sagt, dass ein Schaden entstehen kann. Spannend ist dabei folgende Parallele. Bei unseren moralischen Prinzipien geht es ebenfalls darum, Schaden zu vermeiden. Warum gilt, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen? Weil die Folge einen Schaden für jemanden darstellt, den Verlust des Lebens und des Besitzes. Unsere moralischen Urteile drücken also Wertungen aus und unsere Emotionen in gewisser Weise auch. Eine Spielart der Angst ist die Hemmung, andere zu töten. Auf der Seite der Moral ist das Tötungsverbot für alle Menschen und Kulturen ein universelles Gesetz. Jedem ist klar, dass das Leben einen Wert darstellt und der Tod als die Verkürzung des Lebens somit einen Schaden anrichtet. Bei anderen Werten sieht die Sache schon ganz anders aus. Entsteht ein Schaden, wenn die weltweite Ungleichheit groß ist? Wenn Fremde ins Land kommen? Man nicht all das sagen darf, was man will? Jemand Marihuana raucht? Sich Menschen prostituieren? Offenbar kann die Stärke der Angst für die moralische Einschätzung eine Rolle spielen. Ein kurioses Ergebnis der Forschung lautet, dass Angst auch mit politischen Vorlieben korreliert ist. Weltweit unterscheiden sich Konservative, Conservatives, man könnte auch sagen Traditionalisten und Progressive, Liberals, man könnte auch sagen Linksliberale, darin, wie ausgeprägt ihre Angst ist. Ein Beispiel. Ein Forscher hat Fotos von Personen aufgenommen, die absichtlich sonderbare Gesichtsausdrücke machten und die Fotos zusätzlich mit einem Bearbeitungsprogramm verfremdet. In diesen Bildern konnte man danach keine eindeutigen Emotionen erkennen. Als er die Fotos seinen Testpersonen präsentierte, sahen Konservative darin bedrohliche Gesichtsausdrücke, Progressive hingegen eher nicht. Der amerikanische Verhaltensforscher Robert Sapolsky drückt das scherzhaft so aus: Ein Progressiver ist ein Konservativer, der noch nie überfallen wurde.